Während der Alte diesen Trumpf ausspielte, kam Engelke, um ein paar neue Tassen zu präsentieren. Nein, nein, Engelke, wir sind schon weiter. Aber stell nur hin. In Ihrem Regiment, sage ich, Herr von Czako, schon sein Name bedeutet ein Programm und dieses Programm heißt Russland. Heutzutage darf man freilich kaum noch davon reden, aber das ist Unsinn. Ich sage Ihnen, Hauptmann, das waren Preußens beste Tage, als da bei Potsdam herum die russische Kirche und das russische Haus gebaut wurden und als es immer hin und her ging zwischen Berlin und Petersburg. Ihr Regiment, Gott sei Dank, unterhält noch was von den alten Beziehungen und ich freue mich immer, wenn ich davon lese, vor allem, wenn ein russischer Kaiser kommt und ein Doppelposten vom Regiment Alexander vor seinem Palais steht. Und noch mehr freue ich mich, wenn das Regiment Deputationen schickt, Georgsfest, Namenstag des Hohen Chefs, oder wenn sich's auch bloß um Uniformabänderungen handelt, beispielsweise Klappkragen statt Stehkragen, diese verdammten Stehkragen. Und wie dann der Kaiser alle begrüßt und zur Tafel zieht und so bei sich denkt, ja, ja, das sind brave Leute, da habe ich meinen Halt. Czako nickte. War aber doch in sichtlicher Verlegenheit, weil er trotz seiner vorher versicherten Sympathien ein ganz moderner, politisch stark angekränkelter Mensch war, der bei strammster Dienstlichkeit zu all dergleichen Überspanntheiten ziemlich kritisch stand. Der alte Dubslav nahm indessen von alledem nichts wahr und fuhr fort, »Und sehen Sie, lieber Hauptmann, so hab ich's persönlich in meinen jungen Jahren auch noch erlebt und vielleicht noch ein bisschen besser, denn, pardon, jeder hält seine Zeit für die beste.« Vielleicht sogar, dass Sie mir zustimmen, wenn ich Ihnen mein Sprüchel erst ganz hergesagt haben werde. Da haben wir ja nun jenseits des Njemen, wie manche Gebildetes jetzt sagen, die drei Alexander gehabt. Den ersten, den zweiten und den dritten. Alle drei große Herren und alle drei richtige Kaiser und fromme Leute oder doch beinahe fromm, die es gut mit ihrem Volk und mit der Menschheit meinten und dabei selber richtige Menschen, aber in dies Alexandertum, das so beinahe das ganze Jahrhundert ausfüllt, da schiebt sich doch noch einer ein. Ein Nicht-Alexander. Und ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, der war doch der Häupter. Und das war unser Nikolaus. Manche dummen Kerle haben Spottlieder auf ihn gemacht und vom schwarzen Niklas gesungen, wie man Kinder mit dem schwarzen Mann graulich macht. Aber war das ein Mann? Und dieser selbige Nikolaus, nun, der hatte hier, ganz wie die drei Alexander, auch ein Regiment. Und das waren die Nikolaus-Kürassiere. Oder sage ich lieber, das sind die Nikolaus-Kürassiere, denn wir haben sie Gott sei Dank noch. Und sehen Sie, lieber Czako, das war mein Regiment. Dabei habe ich gestanden, als ich noch ein junger Dachs war, und habe dann den Abschied genommen. Viel zu früh, dumm, hätte lieber dabei bleiben sollen. Czako nickte. Dubslav nahm ein neues Glas von dem Goldwasser. Unsere Nikolaus-Kürassiere, Gott erhalte sie, wie sie sind. Ich möchte sagen, in dem Regiment lebt noch die Heilige Allianz fort. Die Waffenbrüderschaft von Anno 13 und dies Anno 13, das wir mit den Russen zusammen durchgemacht haben, immer nebeneinander im Biwak, in Glück und Unglück, das war doch unsere größte Zeit. Größer als die jetzt große. Große Zeit ist es immer nur, wenn es beinahe schief geht und wenn man jeden Augenblick fürchten muss, jetzt ist alles vorbei. Da zeigt sich's. Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache. Nichts im Leibe, nichts auf dem Leibe, Hunde, Kälte, Regen und Schnee, sodass man so in der nassen Patsche liegt und höchstens einen Kornus, Cognac, ja, da hast du was, den gab's damals kaum, und so die Nacht durch. Da konnte man Jesum Christum erkennen lernen. Ich sage das, wenn ich auch nicht mit dabei gewesen. Anno 13 bei Groß-Görschen, das war für uns die richtige Waffenbrüderschaft. Jetzt haben wir die Waffenbrüderschaft der Orgeldreher und der Mausefallenhändler. Ich bin für Russland, für Nikolaus und Alexander. Preobraschensk, Semjenow, Kaluga, da hat man die richtige Anlehnung. Alles andere ist revolutionär. Und was revolutionär ist, das wackelt. Kurz vor 11, der Mond war inzwischen unter, brach man auf. Und die Wagen fuhren vor. Erst der Katzlersche Kaleschwagen, dann die Gundermannsche Chaise. Martin aber mit einer Stallaterne leuchtete dem Pastor über Vorhof und Bohlenbrücke fort, bis an seine ganz im Dunkel liegende Pfahl. Gleich darauf zogen sich auch die drei Freunde zurück und stiegen unter Vorantritt Engelkes die große Treppe hinauf bis auf den Podest. Hier trennten sich Rex und Jaco von Woldemar, dessen Zimmer auf der anderen Flurseite gelegen war. Jaco, sehr müde, war im Nu Bett fertig. Es bleibt also dabei, Rex, Sie logieren sich in dem Rokoko-Zimmer ein, wir wollen es ohne weiteres so nennen, und ich nehme das Himmelbett hier im Zimmer Nummer 1. Vielleicht wäre das Umgekehrte richtiger, aber Sie haben es so gewollt. Und während er noch so sprach, schob er seine Stiefel auf den Flur hinaus, schloss ab und legte sich nieder. Rex war derweilen mit seiner Plaidrolle beschäftigt, aus der er allerlei Toilettengegenstände herausholte. »Sie müssen mich entschuldigen, Jaco, wenn ich mich noch eine Viertelstunde hier bei Ihnen aufhalte, habe nämlich die Angewohnheit, mich abends zu rasieren und der Toilettentisch mit Spiegel, ohne den es doch nicht gut geht, der steht nun mal hier an Ihrem statt an meinem Fenster. Ich muss also stören.« »Mir sehr recht, trotz aller Müdigkeit. Nichts besser, als noch ein bisschen aus dem Bett heraus plaudern können.« Und dabei so warm eingemummelt, die Betten auf dem Lande sind überhaupt das Beste. Nun, Jaco, das freut mich, dass Sie so bereit sind, mir Quartier zu gönnen. Aber wenn Sie noch eine Plauderei haben wollen, dann müssen Sie sich die Hauptsache selber leisten. Ich schneide mich sonst und was dann hinterher immer ganz scheußlich aussieht. Übrigens muss ich erst Schaum schlagen und so lange wenigstens kann ich Ihnen Rede und Antwort stehen. Ein Glück nebenher, dass hier außer der kleinen Lampe noch diese zwei Leuchter sind. Wenn ich nicht Licht von rechts und links habe, komme ich nicht von der Stelle. Das eine wackelt zwar, alle diese dünnen Silberleuchter wackeln, aber wenn gute Reden Sie begleiten, also strengen Sie sich an. Wie fanden Sie die Gundermanns? Sonderbare Leute. Haben Sie schon mal den Namen Gundermann gehört? Ja, aber das war in Waldmeisters Brautfahrt. Richtig, so wirkt er auch. Und nun gar erst die Frau. Der Einzige, der sich sehen lassen konnte, war dieser Katzler. Ein Karambolspieler ersten Ranges, übrigens Eisernes Kreuz. Und dann der Pastor. Ja, der auch. Eine ganz gescheite Nummer. Aber doch ein wunderbarer Heiliger, wie die ganze Sippe, zu der er gehört. Er hält zu Stöcker, sprach es auch aus, was neuerdings nicht jeder tut. Aber der neue Luther, der doch schon gerade bedenklich genug ist, Majestät hat ganz recht mit seiner Verurteilung, der geht ihm gewiss nicht weit genug. Dieser Lorenzen erscheint mir im Gegensatz zu seinen Jahren als einer der Allerjüngsten. Und zu verwundern bleibt nur, dass der Alte so gut mit ihm steht. Freund Woldemar hat mir davon erzählt, der Alte liebt ihn und sieht nicht, dass ihm sein geliebter Pastor den Ast absägt, auf dem er sitzt. Ja, diese von der neuesten Schule, das sind die Allerschlimmsten, immer Volk und wieder Volk und mal auch etwas Christus dazwischen. Aber ich lasse mich so leicht nicht hinters Licht führen. Es läuft alles darauf hinaus, dass Sie mit uns aufräumen wollen und mit dem alten Christentum auch. Sie haben ein neues und das Überlieferte behandeln Sie despektierlich. Kann ich Ihnen unter Umständen nicht verdenken, seien Sie gut, Rex, und lassen Sie Konventikel und Partei mal beiseite. Das Überlieferte, was einem da so vor die Klinge kommt, namentlich, wenn Sie sich die Menschen ansehen, wie sie nun mal sind, ist doch sehr reparaturbedürftig. Und auf solche Reparatur ist ein Mann wie dieser Lorenzen eben aus. Machen Sie die Probe, hi Lorenzen, hi Gundermann. Und Ihren guten Glauben in Ehren, aber Sie werden diesen Gundermann doch nicht über den Lorenzen stellen und ihn überhaupt nur ernsthaft nehmen wollen. Und wie dieser Wassermüller aus der Brettschneidebranche, so sind die meisten Phrase, Phrase. Mitunter auch Geschäft oder noch Schlimmeres. Ich kann jetzt nicht antworten, Jaco. Was Sie da sagen, berührt eine große Frage, bei der man doch aufpassen muss. Und so mit dem Messer in der Hand, da verbietet sich's. Und das eine wackelige Licht hat ohnehin schon einen Dieb. Erzählen Sie mir lieber was von der Frau Gundermann. Debattieren kann ich nicht mehr, aber wenn Sie plaudern, brauche ich bloß zuzuhören. Sie haben mir ja bei Tisch einen langen Vortrag gehalten. Ja, und noch dazu überraten. Nein, Jaco, davon dürfen Sie jetzt nicht sprechen. Dann doch noch lieber über alten und neuen Glauben. Und gerade hier, in solchem alten Kasten, ist man nie sicher vor Spuk und Ratten. Wenn Sie nichts anderes wissen, dann bitte ich um die Geschichte, bei der wir heute früh in Kremmen unterbrochen wurden. Es erschien mir was Pikantes. Ach, die Geschichte von der kleinen Stubbe. Tja, hören Sie, Rex, das regt Sie aber auch auf. Und wenn man nicht schlafen kann, ist es am Ende gleich, ob wegen der Ratten oder wegen der Stubbe. Rex und Chaco waren so müde, dass sie sich, wenn nötig, über Spuk und Ratten weggeschlafen hätten. Aber es war nicht nötig. Nichts war da, was sie hätte stören können. Kurz vor 8 erschien das alte Faktotum mit einem silbernen Deckelkrug, aus dem der Rasen heißen Wassers aufstieg, einem der wenigen Renommierstücke, über die Schloss Stechlin verfügte. Dazu bot Engelke den Herrn einen guten Morgen und stattete seinen Wetterbericht ab. Es gäbe gewiss einen schönen Tag, und der junge Herr sei auch schon auf und gehe mit dem Alten um das Rundell herum. So war es denn auch. Woldemar war schon gleich nach 7 unten im Salon erschienen, um mit seinem Vater, von dem er wusste, dass er ein Frühauf war, ein Familiengespräch über allerhand diffizile Dinge zu führen. Aber er war entschlossen, seinerseits damit nicht anzufangen, sondern alles von der Neugier und dem guten Herzen des Vaters zu erwarten. Und darin sah er sich auch nicht getäuscht. Ach, Woldemar, das ist recht, dass du schon da bist. Nur nicht zu lang im Bett. Die meisten Langschläfer haben einen Knacks. Es können aber sonst ganz gute Leute sein. Ich wette, dein Freund Rex schläft bis 9. Nein, Papa, der gerade nicht. Wer wie Rex ist, kann sich das nicht gönnen. Er hat nämlich einen Verein gegründet für Frühgottesdienste, abwechselnd in Schönhausen und Finkenkrug. Aber es ist noch nicht perfekt geworden. Freut mich, dass es noch hapert. Ich mag sowas nicht. Der alte Wilhelm hat zwar seinem Volke die Religion wiedergeben wollen, was ein schönes Wort von ihm war. Alles, was er tat und sagte, war gut. Aber Religion und Landpartie, dagegen bin ich doch. Ich bin überhaupt gegen alle falschen Mischungen, auch bei den Menschen. Die reine Rasse, das ist das eigentlich Legitime. Das andere, was sie nebenher noch Legitimität nennen, das ist schon alles mehr künstlich. Sage, wie steht's denn eigentlich damit? Du weißt schon, was ich meine. Ja, Papa. Nein, nicht so. Nicht immer bloß ja, Papa. So fängst du jedes Mal an, wenn ich auf dieses Thema komme. Da liegt schon ein halber Refus drin oder ein Hinausschieben, ein Abwarten wollen. Und damit kann ich mich nicht befreunden. Du bist jetzt 32. Oder doch beinahe. Da muss der mit der Fackel kommen. Aber du fackelst, verzeih den Karlauer. Ich bin eigentlich gegen Karlauer, die sind so mehr für Handlungsreisende. Also du fackelst, sage ich, und ist kein Ernst dahinter. Und so viel kann ich dir außerdem sagen. Deine Tante Sanctissima drüben in Kloster Wutz, die wird auch schon ungeduldig. Und das sollte dir zu denken geben. Mich hat sie zeitlebens schlecht behandelt. Wir stimmten eben nie zusammen und konnten auch nicht, denn so halb Königin Elisabeth, halb Kaffeeschwester, das ist eine Melange, mit der ich mich nie habe befreunden können. Ihr drittes Wort ist immer ihr Rentmeister Fix. Und wäre sie nicht 76, so erfände ich mir eine Geschichte dazu. Mach es gnädig, Papa, sie meint es ja doch gut. Und mit mir nun schon ganz gewiss. Gnädig machen? Ja, Woldemar, ich will's versuchen. Nur fürchte ich, es wird nicht viel dabei herauskommen. Da heißt es immer, man solle Familiengefühl haben. Aber es wird einem doch auch zu blutsauer gemacht. Und ich kann umgekehrt der Versuchung nicht widerstehen, eine richtige Familienkritik zu üben. Adelheid fordert sie geradezu heraus. Andererseits freilich in dich ist sie wie vernarrt. Für dich hat sie Geld und Liebe. Was davon wichtiger ist, stehe dahin. Aber so viel ist gewiss. Ohne sie wäre es überhaupt gar nicht gegangen. Ich meine, dein Leben in deinem Regiment. Also wir haben ihr zu danken. Und weil sie das gerade so gut weiß wie wir, oder vielleicht noch ein bisschen besser, gerade deshalb wird sie ungeduldig, sie will Taten sehen, was vom Weiberstandpunkt aus allemal so viel heißt wie Verheiratung. Und wenn man will, kann man es auch so nennen. Ich meine, Taten, es ist und bleibt ein Heroismus. Wer Tante Adelheid geheiratet hätte, hätte sich die Tapferkeitsmedaille verdient. Und wenn ich schändlich sein wollte, so sagte ich das Eiserne Kreuz. Ja, Papa, schon wieder ja, Papa. Nun, meinetwegen, ich will dich schließlich in deiner Lieblingswendung nicht stören, aber bekenne mir nebenher, denn das ist doch schließlich das, um was sich's handelt. Liegst du mit was im Anschlag? Hast du was auf dem Korn? Papa, diese Wendungen erschrecken mich beinahe. Aber wenn denn schon so jägermäßig gesprochen werden soll, ja, meine Wünsche haben ein bestimmtes Ziel. Und ich darf sagen, mich beschäftigen diese Dinge. Mich beschäftigen diese Dinge. Nimm es nicht übel, Woldemar, das ist ja gar nichts. Beschäftigen. Ich bin nicht fürs Poetische. Das ist für Gouvernanten und arme Lehrer, die nach Görbersdorf müssen. Bloß, dass sie meistens kein Geld dazu haben. Aber diese Wendung, sich beschäftigen, das ist mir denn doch zu prosaisch. Wenn es sich um solche Dinge wie Liebe handelt, wiewohl ich über Liebe nicht viel günstiger denke wie über Poesie, bloß dass Liebe doch noch mehr Unheil anrichtet, weil sie noch allgemeiner auftritt. Wenn es sich um Dinge wie Liebe handelt, so darf man nicht sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Liebe ist doch schließlich immer was Forsches, sonst kann sie sich ganz und gar begraben lassen. Und da möchte ich denn doch etwas von dir hören, was ein bisschen wie Leidenschaft aussieht. Braucht ja nicht gleich was Schreckliches zu sein, aber so ganz ohne Stimulus, wie man, glaube ich, jetzt sagt, so ganz ohne sowas geht's nicht. Alle Menschheit ist darauf gestellt und wo es einschläft, ist so gut wie alles vorbei. Nun weiß ich zwar recht gut, es geht auch ohne uns, aber das ist doch alles bloß etwas, was einem von Verstandes wegen aufgezwungen wird. Das egoistische Gefühl, das immer Unrecht, aber auch immer Recht hat, will von alledem nichts wissen und besteht darauf, dass die Stechline weiterleben, wenn's sein kann in Aeternum. Ewig weiterleben. Räume 1 hat ein bisschen was Komisches, aber es gibt wenig ernste Sachen, die nicht auch eine komische Seite hätten. Also dich beschäftigen diese Dinge. Kannst du Namen nennen? Auf wem haben eurer Hoheit Augen zu ruhen geruht? Papa, Namen darf ich noch nicht nennen. Ich bin meiner Sache noch nicht sicher genug. Und das ist auch der Grund, warum ich Wendungen gebraucht habe, die dir nüchtern und prosaisch erschienen sind. Ich kann dir aber sagen, ich hätte mich lieber anders ausgedrückt. Nur darf ich's noch nicht. Und dann weiß ich ja auch, dass du selber einen abergläubischen Zug hast und ganz aufrichtig davon ausgehst, dass man sich sein Glück verreden kann, wenn man zu früh oder zu viel davon spricht. Brav, brav, das gefällt mir, so ist es. Wir sind immer von neidischen und boshaften Wesen mit Fuchsschwänzen und Fledermausflügeln umstellt. Und wenn wir renommieren oder sicher tun, dann lachen sie. Und wenn sie erst lachen, dann sind wir schon so gut wie verloren. Mit unserer eigenen Kraft ist nichts getan. Ich habe nicht den Grashalm sicher, den ich hier ausreiße. Demut, Demut. Aber trotzdem komme ich dir mit der naiven Frage, denn man widerspricht sich in einem fort. Ist es was Vornehmes, was Piekfeines? Piekfein, Papa, das will ich nicht sagen, aber vornehm, gewiss. Na, das freut mich. Falsche Vornehmheit ist mir ein Gräuel, aber richtige Vornehmheit, à la Bonheur. Sage mal, vielleicht was vom Hofe? Nein, Papa. Na, desto besser. Aber da kommen ja die Herren. Der Rex sieht wirklich verdäubelt gut aus. Ganz das, was wir früher einen Gardeassessor nannten. Und fromm, sagst du? Wird also wohl Karriere machen. Fromm ist wie eine untergelegte Hand. Während dieser Worte stiegen Rex und Chaco die Stufen zum Garten hinunter und begrüßten den Alten. Er erkundigte sich nach ihren nächtlichen Schicksalen, freute sich, dass sie durchgeschlafen hätten und nahm dann Chacos Arm, um vom Garten her auf die Veranda, wo Engelke mittlerweile unter der großen Markise den Frühstückstisch hergerichtet hatte, zurückzukehren. »Darf ich bitten, Herr von Rex?« Und er wies auf einen Gartenstuhl ihm gerade gegenüber, während Woldemar und Chaco links und rechts neben ihm Platz nahmen. »Ich habe neuerdings den Tee eingeführt. Das heißt nicht obligatorisch, im Gegenteil, ich persönlich bleibe lieber bei Kaffee. Schwarz wie der Teufel, süß wie die Sünde, heiß wie die Hölle, wie bereits Talleyrand gesagt haben soll. Aber, pardon, dass ich Sie mit sowas überhaupt noch belästige. Schon mein Vater sagte mal, ja, wir auf dem Lande, wir haben immer noch die alten Wiener Kongresswitze. Und das ist nun schon wieder ein Menschenalter her.« »Ach, diese alten Kongresswitze«, sagte Rex verbindlich. »Ich möchte mir die Bemerkung erlauben, Herr Major, dass diese alten Witze besser sind als die neuen und kann auch kaum anders sein. Denn wer waren denn die Verfasser von damals? Talleyrand, den Sie schon genannt haben, und Wilhelm von Humboldt und Friedrich Gentz und ihresgleichen. Ich glaube, dass das Metier seitdem sehr herabgestiegen ist.« ja, herabgestiegen ist alles und es steigt immer weiter nach unten. Das ist, was man neue Zeit nennt, immer weiter runter. Und mein Pastor, den Sie ja gestern Abend kennengelernt haben, der behauptet sogar, das sei das Wahre. Das sei das, was man Kultur nenne, das immer weiter nach unten gestiegen würde. Die aristokratische Welt habe abgewirtschaftet und nun komme die demokratische. Sonderbare Worte für einen Geistlichen, sagte Rex, für einen Mann, der doch die durch Gott gegebenen Ordnungen kennen sollte. Dubslav lachte. Ja, das bestreitet er Ihnen. Und ich muss bekennen, es hat manches für sich, trotzdem es mir nicht recht passt. Im Übrigen, wir werden ihn, ich meine den Pastor, ja wohl noch beim zweiten Frühstück sehen, wo Sie dann Gelegenheit nehmen können, sich mit ihm persönlich darüber auseinanderzusetzen. Er liebt solche Gespräche, wie Sie wohl schon gemerkt haben, und hat eine kleine Lutherneigung, sich immer auf das jetzt übliche »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« auszuspielen. Mitunter sieht es wirklich so aus, als ob wieder eine gewisse Märtyrerlust in die Menschen gefahren wäre. Bloß, ich traue dem Frieden noch nicht so recht. »Ich auch nicht«, bemerkte Rex. »Meistens Renommisterei.« »Na, na«, sagte Chaco. »Da habe ich doch noch diese letzten Tage von einem armen russischen Lehrer gelesen, der unter die Soldaten gesteckt wurde. Sie haben da jetzt auch sowas wie allgemeine Dienstpflicht. Und dieser Mensch, der Lehrer, hat sich geweigert, eine Flinte loszuschießen, weil das bloß Vorschule sei zum Mord und Totschlag. Also ganz und gar gegen das fünfte Gebot. Und dieser Mensch ist sehr gequält worden. Und zuletzt ist er gestorben. Wollen Sie das auch Renommisterei nennen?« »Gewiss will ich das.« »Herr von Rex«, sagte Dubslav, »sollten Sie dabei nicht so weit gehen? Wenn es ums Sterben handelt, da hört das Renommieren auf. Aber diese Sache, von der ich übrigens auch gehört habe, hat einen ganz anderen Schlüssel. Das liegt nicht an der allgemein gewordenen Renommisterei. Das liegt am Lehrertum. Alle Lehrer sind nämlich verrückt. Ich habe ja auch einen, an dem ich meine Studien gemacht habe, heißt Krippenstapel, was allein schon was sagen will. Er ist gerade um ein Jahr älter als ich, also runde 67. Und eigentlich ein Prachtexemplar, jedenfalls ein vorzüglicher Lehrer. Aber verrückt ist er doch.« »Das sind alle«, sagte Rex. »Alle Lehrer sind ein Schrecknis. Wir im Kultusministerium können ein Lied davon singen. Diese ABC-Pauker wissen alles. Und seitdem anno 66 der unsinnige Satz in die Mode kam, der preußische Schulmeister habe die Österreicher geschlagen. Ich meinerseits würde lieber dem Zündnadelgewehr oder dem alten Steinmetz, der alles nur kein Schulmeister war, den Preis zu erkennen. Seitdem ist es vollends mit diesen Leuten nicht mehr auszuhalten. Herr von Stechlin hat eben von einem der Humboldts gesprochen. Nun, an Wilhelm von Humboldt trauen Sie sich noch nicht recht ran, aber was Alexander von Humboldt konnte, das können die schon lange.« »Da treffen Sie es, Herr von Rex«, sagte Dubslav. »Genau so ist meiner auch. Ich kann nur wiederholen, ein vorzüglicher Mann, aber er hat den Prioritätswahnsinn. Wenn Koch das Heilserum erfindet oder Edison Ihnen auf 50 Meilen eine Oper vorspielt, mit Getrampel und Händeklatschen dazwischen, so weist Ihnen mein Krippenstapel nach, dass er das vor 30 Jahren auch schon mit sich rumgetragen habe. Ja, ja, so sind Sie alle. Übrigens, aber darf ich Ihnen nicht noch von diesem gebackenen Schinken vorlegen? Übrigens mahnt mich Krippenstapel daran, dass die Feststellung eines Vormittagsprogramms wohl an der Zeit sein dürfte. Krippenstapel ist nämlich der geborene Cicerone dieser Gegenden. Und durch Woldemar weiß ich bereits, dass Sie uns die Freude machen wollen, sich um Stechlin und Umgegend ein klein wenig zu kümmern. Dorf, Kirche, Wald, See. Um den See natürlich am meisten, denn der ist unsere Pièce de Résistance. Das andere gibt's woanders auch, aber der See. Lorenzen erklärt ihn außerdem noch für einen richtigen Revolutionär, der gleich mitrumort, wenn irgendwo was los ist. Und das ist doch wirklich so. Mein Pastor aber sollte, beiläufig bemerkt, sowas lieber nicht sagen. Das sind so Geistreichigkeiten, die leicht übel vermerkt werden. Ich persönlich lasse es laufen. Es gibt nichts, was mir so verhasst wäre wie Polizeimaßregeln oder einem Menschen, der gern ein freies Wort spricht, die Kehle zuzuschnüren. Ich rede selber gern, wie mir der Schnabel gewachsen ist. »Und verplauderst dich dabei«, sagte Woldemar, »und vergisst zunächst unser Programm. Um spätestens 2 müssen wir fort. Wir haben also nur noch 4 Stunden. Und Globsow, ohne dass es nicht gehen wird, ist weit. Und kostet uns wenigstens die Hälfte davon. Alles richtig. Also das Menü, meine Herren. Ich denke mir die Sache so. Erst da gleich hinter dem Buchsbaumgange Besteigung des Aussichtsturms. Noch eine Anlage von meinem Vater her, die sich nach Ansicht der Leute hier vor dem um vieles schöner ausnahm als jetzt. Damals waren nämlich noch lauter bunte Scheiben da oben und alles, was man sah, sah rot oder blau oder orangefarben aus. Und alle Welt hier war unglücklich, als ich diese bunten Gläser wegnehmen ließ. Ich empfand's aber wie eine Naturbeleidigung. Grün ist grün und Wald ist Wald. Also, Nummer 1, der Aussichtsturm. Nummer 2, Krippenstapel und die Schule. Nummer 3, die Kirche samt Kirchhof. Pfarrer schenken wir uns. Dann Wald und See und dann Globsow, wo sich eine Glasindustrie befindet. Und dann wieder zurück und zum Abschluss ein 2. Frühstück. Eine altmodische Bezeichnung, die mir aber trotzdem immer besser klingt als Lunch. 2. Frühstück hat etwas ausgesprochen Behagliches und gibt zu verstehen, dass man ein 1. schon hinter sich hat. Woldemar, dies ist mein Programm, das ich dir als einem Eingeweihten hiermit unterbreite. Ja oder nein? Natürlich ja, Papa. Du triffst dergleichen immer am besten. Ich meinerseits mache aber nur die 1. Hälfte mit. Wenn wir in der Kirche fertig sind, muss ich zu Lorenzen. Krippenstapel kann mich ja mehr als ersetzen und in Globsow weiß er all und jedes. Er spricht, als ob er Glasbläser gewesen wäre. Darf dich nicht wundern. Dafür ist er Lehrer im Allgemeinen und Krippenstapel im Besonderen.